manches fällt's dir aus. Ein, zwei, Zufall, da hat schon mancher brave Mann. Ein, zwei, Zufall, wird Zeit, was er schon vertragen kann. Schon früh am Morgen fing er an und kam der Abend dann spät nach Haus. So schön ist dem Hofbräuhaus. Auf das fällt mir so schwer.